Dies sind die aktuellen Themen. Holtorf wieder mit Weihnachtsmarkt, Brand in Erichshagen und HSG Nymur kassiert deutliche Pleite. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nymburk und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Kessler. Guten Morgen. Am morgigen Dienstag tagt der Kulturausschuss der Stadt Nymburk. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Umbau des Gebäudekomplexes Lange Straße 31 bis 33 zur künftigen Nutzung als Stadt- und Kreisarchiv. Bürger können in der Fragestunde zu Wort kommen. Beginn ist um 16 Uhr im Vitebszimmer des Nymburger Rathauses. Der Nymburger Ortsteil Holtorf hat wieder einen Weihnachtsmarkt. Nach einigen Jahren ohne einen solchen hat nun der Ortsrat die Organisation übernommen. Dieser findet am kommenden Samstag statt. Alle Vereine und Institutionen davon zu überzeugen, war keine leichte Aufgabe, so Ortsratsmitglied Bernd Bade. Ja, es war nicht ganz so einfach. Am Anfang musste man sich Gedanken machen und was ganz wichtig ist, man braucht natürlich die Unterstützung und dafür die Vertreter von allen Vereinen. Das ist das Wichtigste. Das Ehrenamt ist das Einzige, was hier an dieser Stelle, sowas möglich macht. Die Feuerwehr Nymburk wurde am Freitagabend um 22.37 Uhr zu einem Brand in Erichshagen-Wölpe gerufen. Die rund 30 Kräfte lokalisierten einen Wohnungsbrand im Badezimmer des Gebäudes an der Wölper Straße. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Wohnung ist vorerst durch Rußablagerungen nicht bewohnbar. Und wir kommen noch zum Sport. Die HSG Nymburk musste am Wochenende eine deutliche Auswärtspleite einstecken. Gegen den direkten Tabellenkonkurrenten Rossdorf-Krone setzte es eine 26:37 Niederlage. Trainer Dirk Pauling machte hierfür vor allem die personelle Situation verantwortlich. Wir haben sehr viele kranke Verletzte, was wir schon die letzten Wochen thematisiert haben. Und in diesem Spiel hat sich dann mal deutlich gezeigt, dass dann, wenn ein Spiel so intensiv ist, dass es dann einfach am Ende auch nicht reichen kann, wenn man nicht wechseln kann. Die HSG Nymburg rutscht in der Tabelle auf den 4. Rang ab. Soweit die aktuellen Meldungen aus Nymburk und dem Landkreis.